Hörst du meinen Sound, guck dein Kopf denn nicht. Und am Ende von dem Lied hab ich deinen Kopf gefickt. Hörst du meinen Sound, ich hab nen Kopf gekifft. Aber nichtsdestotrotz bleibt der Job hier Gift. Ich schließe mich ein und will von keinem mehr was hören. Die Ups und Downs im Leben sind mich gerade nicht am Turn. Ich hör die Leute schwören jetzt auf alles, was es gibt. Ey, ich hätte nie gedacht, dass die Stimmung mal so kippt. Was soll ich jetzt noch sagen, außer lebe wohl? Ich sag's ja auf meinem Beat, guck, ich bin lebensfroh. Komm, wir machen Pictures und halten den Moment fest. Wir genießen unsere Zeit, denn die ist leider nicht unendlich. Hörst du meinen Sound, guck dein Kopf denn nicht. Und am Ende von dem Lied hab ich deinen Kopf gefickt. Hörst du meinen Sound, ich hab nen Kopf gekifft. Aber nichtsdestotrotz bleibt der Job hier Gift. Hörst du meinen Sound, guck dein Kopf denn nicht. Und am Ende von dem Lied hab ich deinen Kopf gefickt. Hörst du meinen Sound, ich hab nen Kopf gekifft. Aber nichtsdestotrotz bleibt der Job hier Gift. Das ist wahre Poesie mit grauem Barthaar. Alles was ich mag ist A-Team und das war's ja. Was kümmert es mich, wenn du am Sack bist? Komm, wir feiern jetzt die Party und den Abriss. Bounce auf dem Beat, lila Wolken hängt tief. Die Party geht los mit nem Beutel voll Weed. Ihr schreibt Roll so kursiv, ja ich wollt's, dass du riechst. Es ist dreckig und der Rauch steht, ich setz goldene Seeds. Yeah. Hörst du meinen Sound, guck dein Kopf denn nicht. Und am Ende von dem Lied hab ich deinen Kopf gefickt. Hörst du meinen Sound, ich hab nen Kopf gekifft. Aber nichtsdestotrotz bleibt der Job hier Gift. Hörst du meinen Sound, guck dein Kopf denn nicht. Und am Ende von dem Lied hab ich deinen Kopf gefickt. Hörst du meinen Sound, ich hab nen Kopf gekifft. Aber nichtsdestotrotz bleibt der Job hier Gift.